Hello, my power friend. Hallo, meine Kraftfreunde. Shall we continue to talk about the gift of the Spirit? Sollen wir weiter über die Gaben des Heiligen Geistes reden? All right, the other power gifts of gifts of healing and gifts of miracle. Also die anderen Kraftgaben sind die Gaben der Heilung und die Gabe der Wunder, die Wundergabe. Do you know what's really interesting? Und wisst ihr, was sehr interessant ist? When people think of healings, they basically always think of miracles instead of healing. Dass wenn die Leute an Heilung denken, dann denken sie automatisch an Wunder anstatt an Heilung. Let me explain this to you. Ich möchte das erklären. Okay, so you come to me and you need a supernatural healing. Also du kommst zu mir und du brauchst eine übernatürliche Heilung. Let's imagine that you have a tumor growing out on your breast. Stellen wir uns vor, dass du einen Tumor hast, der da an deinem Arm wächst. So this tumor is on your arm, everybody can see, and it's growing out there. Und dieser Tumor ist da auf deinem Arm und alle können es sehen. Und es ist I groß. lay my hands on you and the gift of healing is operating. Wenn ich da meine Hand auf deinen Arm lege und die Gabe der Heilung freigesetzt wird, That tumor will still be there. dann wird der Tumor immer noch dort sein. Even though the gift of healing is right. Auch wenn die Gabe der Heilung freigesetzt wurde. Why? Wieso? Because the doctor said there's no healing for you. Weil die Ärzte sagen, da gibt es keine Heilung für dich. But the gift of healing begins to be active inside of you right now. Aber die Gabe der Heilung wird sofort in dir aktiviert. Days later you Und 4 Tage später bist du geheilt. That's a healing. Und das ist eine Heilung. I lay my hands on you and the tumor drops off. That wasn't a healing, that was a miracle. Aber wenn ich meine Hand auf dich lege und der Tumor abfällt, dann ist es keine Heilung, sondern ein Wunder. But because Christians confuse the gift of healing and miracles, they many times live in doubt and unbelief. Aber weil die viele Christen diese beiden Gaben, Heilung und Wunder, verwechseln, leben sie im Unglauben. I've had many instances, the gift of miracles worked for me and instantly change happened. Ich habe schon viele Momente gehabt, in denen diese Gabe der Wunder freigesetzt wurde und eine Veränderung sofort passiert ist. But I also many times had the gift of healing work through me. Aber viele Male war es auch die Gabe der Heilung, der durch mich floss. And nothing seemed to happen instantly, but I knew in my heart, Und in diesem Moment ist nichts passiert, aber ich wusste in meinem Herzen, the gift of healing is active right now. dass die Gabe der Heilung jetzt gerade freigesetzt wurde. Moment, I said to this person, Und in einem Moment sagte ich dieser Person, don't even worry about anything that you feel right now. Sorg dich nicht, wenn du jetzt gerade noch etwas fühlst. You will see in a couple of days you will be perfectly, completely well and restored. Du wirst sehen, dass du in ein paar Tagen total wiederhergestellt sein wirst. See, that's the gift of healing. Und schau, das ist die Gabe der Heilung. The only focus in the gift of miracles, Aber wenn wir uns nur auf diese Gabe der Wunder fokussieren, can actually miss so many healings. da können wir so viele Heilungen verpassen. So understand that the gift of healing and the gift of miracles are two different things. Also ihr müsst verstehen, dass die Gabe der Heilung und die Gabe der Wunderwirkungen zwei verschiedene Dinge sind. They are both very important, but they are both in the scripture. Beide sind sehr wichtig und beide sind in der Bibel. So we must not focus on only one. We must allow the Holy Spirit to do whatever he wants to do. Und deshalb dürfen wir uns nicht nur auf eines fokussieren, sondern den Heiligen Geist wirken lassen, was er machen möchte. God does miracles, but it's as beautiful when God does healing. Und ich liebe es, wenn Gott Wunder tut, aber ich liebe es genauso, wenn er heilt. I will give you an example, where if you don't understand the difference, we actually can miss a lot of what God is doing. Und ich möchte noch ein Beispiel geben, dass wenn ihr diesen Unterschied nicht versteht, können wir viel verpassen, was Gott gerade am Tun ist. Many times that somebody lays hands on somebody else. Und wisst ihr, viele Male, wenn jemand die Hände auf jemand legt This person is sick. und diese Person krank ist. And that moment the gift of healing is activated. Und in diesem Moment ist die Gabe der Heilung aktiviert. Happens. Was passiert dann? And I've experienced this so many times. Ich habe das schon so viele Male erfahren. This person says, I feel like this heat flowing through me. Auf einmal sagt diese Person, ich fühle, wie diese Hitze durch mich fließt. But the miracle hasn't happened. Aber das Wunder ist noch nicht passiert. What happens? They go home with a doubt. Und was passiert? Sie gehen nach Hause und sie zweifeln. And they actually abort the healing. Und sie treiben wie diese Heilung ab. These people would say, thank you, I already feel the healing working on me. I received this by faith. They would be healed. Aber wenn diese Leute sagen würden, danke, ich fühle, wie diese Heilung in mir funktioniert, ich empfange es, dann würden sie geheilt sein. The healing and get the miracles are both important and they're both manifestations of the think one is more important than the other. Die Gabe der Heilung und die Gabe der Wunderwirkung sind beide wichtig und beide sind Manifestationen des Geistes. Denke nicht, dass eine wichtiger ist als die andere. Let the Holy Spirit use you in all. Lass den Heiligen Geist dich in allem gebrauchen. The faith, gift of healing and gift of miracle. Gabe der Heilung, Gabe der Wunder und die Gabe des Glaubens. Tomorrow. Wir sehen uns morgen.